Selbstfahrende Autos. Tesla, Uber und Co. Problembeschreibung. Spinnt man den Gedanken des Schwarmverhaltens weiter, so kommt man zu vertrauenslosen Lösungen für selbstfahrende Autos oder sogar selbstfliegenden Flugzeugen. Eine berechtigte Sorge betrifft die Frage, was passiert, wenn ein Hacker die Kontrolle über ein solches Auto oder Flugzeug übernimmt. Es gibt dann keinen Menschen im Gefährt, der eingreifen könnte. Lösungserklärung. Die Lösung hierfür ist ähnlich der bei Drohnen. Anstatt Befehle von einem zentralen Server zu bekommen, muss sich ein selbstfahrendes Auto zuerst über eine Blockchain updaten. Erst wenn genug Autos oder Flugzeuge ein Programm übernommen haben, wird es auch umgesetzt. Es reicht also nicht nur das eigene Update, sondern wie bei einem Schwarm müssen alle anderen auch mitmachen. So dauert es zwar ein bisschen länger, bis gewisse Updates übernommen werden. Ein solches System wäre jedoch deutlich resistenter dagegen, gehackt zu werden. Sollte ein Auto dann zum Beispiel erkennen, dass etwas im Vergleich zu den anderen nicht korrekt im Programmablauf ist, so wird es von seinem hart gecodeten System dazu gebracht, rechts ranzufahren und stehen zu bleiben. Wie man die Gesundheitsdaten eines einzelnen Nutzers bei einer Blockchain praktisch nicht hacken kann, so wäre dies durch eine Blockchain bei selbstfahrenden Autos oder Flugzeugen ebenfalls unglaublich schwer. Herausforderungen. Natürlich gibt es hier nicht nur Fragen zur Umsetzung einer Blockchain, sondern man muss sich generell fragen, ob und wann selbstfahrende Autos oder Flugzeuge kommen. Einige Themen zur Haftung bei Unfällen sind hier noch nicht final gelöst. Gleichzeitig wird es gerade am Anfang ein Doppelsystem aus Zentralität und Dezentralität brauchen. Denn ich glaube nicht, dass es einen am Anfang beruhigt, selbst überhaupt nicht mehr eingreifen zu können. Die Vorstellung davon, Kontrolle abzugeben, hat hier noch eine ganz andere Dimension. Sie ist verknüpft mit der Frage, wer die Verantwortung in einem System trägt und folglich für potenzielle Schäden aufkommt. Alternativmöglichkeiten. Auch wenn selbstfahrende Autos vielleicht am Anfang noch zentral koordiniert werden, so werden hier dezentrale Systeme in Zukunft auf jeden Fall zur Anwendung kommen. Es fehlen einfach die Alternativen zur notwendigen Redundanz. Lediglich über die genaue Verteilung zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung lässt sich diskutieren. Praxisbeispiele. Genau aus diesem Grund erforschen Firmen wie Tesla, Uber, Google und alle anderen Anbieter solcher selbstfahrenden Lösungen nicht nur im Hinblick auf den eigentlichen Transport, sondern auch auf die erhöhte Sicherheit. Falls du hier Interesse hast, kann ich dir aufgrund der hohen Einstiegskosten nicht unbedingt ein eigenes Startup empfehlen, sondern eher die Mitarbeit in einer der Arbeitsgruppen dieser großen Konzerne. Du lernst dort nicht nur dazu, sondern du wirst dich aufgrund der Möglichkeiten dort deutlich besser entfalten können.